An dem kleinen, aber feinen Unterschied zwischen Protokoll und Erklärung wird wieder einmal deutlich, wie schwierig die EU als Staatenbund von 27 unabhängigen Mitgliedsländern immer noch funktioniert. Dass den Iren eindeutige Garantien in der Steuer- und Verteidigungspolitik und beim Abtreibungsrecht gegeben werden sollten, stand außer Frage. Bereits im vergangenen Dezember hatten sich die Staats- und Regierungschefs darauf verständigt. Die heikle Frage, die es zu lösen galt, konzentrierte sich allein auf die Form und die Rechtsverbindlichkeit und damit auch die Frage, ob eine erneute Abstimmung in allen EU-Staaten notwendig werden würde. Während draußen vor dem Ratsgebäude hunderte Bauern mit ihren Treckern vorgefahren waren und gerechtere Preise für ihre Produkte forderten, kümmerten sich die Staats- und Regierungschefs drinnen um feinjuristische Details, über die der gemeine Beobachter eigentlich nur den Kopf schütteln möchte. Dennoch waren das Fragen, denen eine gewisse Sprengkraft nicht abzusprechen ist. Schließlich geht es um den dritten großen Anlauf, um die EU auf eine neue Vertragsgrundlage zu stellen, mit dem klaren Ziel, dieses schwierige und in seiner Entscheidungsfindung unübersichtlich gewordene Gebilde handlungsfähiger zu machen. Aus Sicht der Vertragsbefürworter muss es also darum gehen, einen Weg zu finden, der den Erfolg sicherstellt, ohne den Kritikern und EU-Gegnern zu viel Spielraum zu geben. Herausgekommen ist eine typisch europäische Konstruktion. Die Iren bekommen all ihre Garantieforderungen rechtsverbindlich zugesagt. Allerdings haben die Staats- und Regierungschefs heute einstimmig erklärt, dass die Garantien keine Ratifizierung des gesamten Vertragswerkes erforderlich machen, weil die Inhalte voll und ganz mit dem Vertrag vereinbar seien. Über diese Konstruktion soll den möglichen Anfechtungsklagen der Europaskeptiker in Großbritannien und Tschechien der Wind aus den Segeln genommen werden. Ob sie hält, wird sich zeigen müssen. Einem zweiten Anlauf für eine Volksabstimmung in Irland steht jedenfalls nichts mehr im Wege. Anfang Oktober, so der irische Premier, soll sie über die Bühne gehen. Wenn alles gut geht, dann könnte der Reformvertrag von Lissabon vermutlich im kommenden Jahr in Kraft treten. Das wäre dann auch ein Erfolg der tschechischen Ratspräsidentschaft, denn in Prag wurde erst zwei Tage vor dem Gipfel dafür gesorgt, dass nicht der europaskeptische Präsident Klaus die Gipfelgeschäfte führte. Doch Klaus behält mit seiner fehlenden Unterschrift einen letzten Trumpf in der Hand, um den Reformvertrag doch noch hinauszögern zu können. Und die Milchbauern? Auch sie fahren nicht mit leeren Händen nach Hause. Die EU-Kommission soll Vorschläge machen, wie der Milchmarkt stabilisiert werden kann. Ein Hinweis darauf, dass die Treffen in Brüssel letztlich doch nicht so abgehoben sind, wie manche Inhalte glauben machen.